dem schlechten Flow. Ich will nett sein, Bro, das ist ein Fachgeschäft. Ich zieh dir gratis zu den Schrauben, die sie napsen fest. Next to flow, du bist the next to go. Der Dove aus dem Osten mit nem wacken Flow. Ich will nett sein, Bro, und gib dir Props, Keule. Ihr rappt gar nicht mal so schlecht, Floss. Und Schwester, Schwester Eva sowieso. Denn sie findet deine Mädchenmucke ziemlich doof. Bushido wäre stolz, denn du bist ja cool. Wir haben sogar dein weakest Video gesehen. Und dachten, nett, dann sehen wir wieder am See. Hey, und dein Kopf dient trotz Latze nur zum Haare waschen. Und jetzt geh zu deinem Vitali, schön einblasen lassen. Gio, mein Gio, von mir kriegst du niemals Props. Wenn ich mich veräppeln lasse, dann von Steve Jobs. Hey, wer ist dieser wacke MC hier namens Bliff? Der ist egal. Ist hängen geblieben, aber nicht in meinem Gedächtnis. Ey, guck mal, hier ist Bliffy, wie ich mich aussieh für dich. Und dass es dir gefällt, heißt, dass auch du ein Hauptschüler bist. Mio sagte, raus mit dem Esser. Und die Schwester, Schwester sagt, raus mit dem Esser. Wieder so ein schlechter Wannabe-Rap. Und Esser mal echt, Abercrombie und Rap. Stevie sagt, raus mit dem Esser. Und die Schwester, Schwester sagt, raus mit dem Esser. Und der Esser, raus mit dem Esser. Oh fuck, wir haben Klausi in sein Fett geballert. Und ihn gefickt, damit er sagen kann, dass er auch mal Sex gehabt hat. Dann haben wir ihn gefüttert mit nem Minzblatt und geduldig gewartet, bis der Typ platzt. Danach haben wir den Idiot noch geklont und ihm Handschuh plus nen roten Pulli angezogen. Scotty, du solltest Florian kennenlernen, er kann deinen Rap positiv verändern, sorry. Du wirst letzten Endes kein Trend setzen mit deinen Techno-Samples, Scotty. Diese Pussy, die beim Jump-Style nie eine Fuß hochkriegt, sorry.